Okay. Bitte schön. Hallo, guten Abend. Hallo, schönen Abend. Nalan ist mein Name. Ich Nachname? würde in Frau Doktor? Polat. Polat. Polat, Frau Doktor Polat. Genau. Okay. Ich bin auf dieser Station als Assistentärztin tätig und würde gerne mit Ihnen eine Anamnesegespräch führen. Sind Sie Okay. damit einverstanden? Ja, wenn Sie mir helfen. Ja, ich Gerne. helfe dir. Ich helfe Ihnen. Ja, okay, danke. Bitte schön, Frau Doktor. Wenn Sie etwas nicht verstehen, können Sie bitte nur einen Bescheid geben. Noch einmal Bescheid sagen. Okay, gut. Okay. Bevor wir über Ihre be aktuelle Beschwerden sprechen, zunächst nennen Sie Ihre persönlichen Daten. Wie heißen Sie? Ja, mein Name ist Otto Hahn. Können Sie bitte Ihre Vorname und Nachname buchstabieren? Mein Vorname Otto wird geschrieben Otto Theodor Theodor Otto. Ja. Und mein Nachname wird geschrieben Heinrich Anton Heinrich Nordpol Hahn. Heinrich Anton. Heinrich Anton Heinrich Nordpol. Okay. Hahn. Ja, Herr Hahn. Ja. Habe ich richtig ausgesprochen? Ja, okay. Ja, danke Wie schön. alt sind Sie? Ich bin 73 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 15. April 1949. 1949. Okay. Wie viel wiegen Sie? Ich wiege 86 Kilogramm. Wie groß sind Sie? 1,72 Meter. Okay. Wo wohnen Sie? Können Sie? Ich wohne in Frankfurt. Okay. Okay, Herr Hahn. Was führst du zu uns? Wie kann ich helfen? Und zwar folgendes: Ich habe seit circa 6 Monaten Schmerzen in meinem rechten Kniegelenk, Ja. die seit einer Woche deutlich zugenommen haben. Also in Meinen den Sie die letzten, Schmerzen? die Schmerzen meines rechten Kniegelenkes, ja. Okay. Haben Sie, gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Nicht, dass ich wüsste. Das hat vor ungefähr einem halben Jahr angefangen. Also ich bin nicht irgendwie gestürzt oder irgendwie was Besonderes gewesen. Das hat so immer so leicht angefangen. Ich habe nicht Dauerschmerz, sondern es sind immer wiederkehrende Schmerzen. Mal ist sie da. Dann habe ich mal von meiner Frau Ibuprofen genommen. Die hat so Tabletten. Und da war abends mal gut. Dann kamen die Schmerzen wieder. Aber jetzt seit einer Woche habe ich stetige Schmerzen, dauernd Dauerschmerzen, besonders wenn ich mehr belaste, mehr laufe. Wenn ich jetzt einen schönen Spaziergang mache mit meiner Frau, eine Strecke laufe, die ungefähr 1 Kilometer ist, dann habe ich Schmerzen im Knie. Dann an dem Abend arbeitet mein Knie, würde ich sagen. Aber wenn Sie sitzen oder liegen, die Schmerzen lindert, oder? Also wenn ich an dem Tag zum Beispiel 1 Kilometer oder eine halbe Stunde, Stunde laufe, danach habe ich Schmerzen, aber auch nachts tut es mir weh. Das dauert so 1, 2 Tage, nehme ich mir Ibuprofen, dann geht es wieder. Aber jetzt seit einer Woche hören die Schmerzen nicht auf. Jedes Mal, wenn ich belaste, tut es weh. Okay, verstehe. Also in der einen Woche tut es mir eigentlich fast immer weh. Haben Sie bemerkt Schwellungen in diesem Gebiet? Ja, mein Kniegelenk rechts ist geschwollen. Mhm. Ist diese Schwellung schmerzhaft? Ja, es drückt. Ich kann mein Knie nicht richtig beugen. Also ich kann mein Knie beugen, aber ab 90 Grad tut es weh, kann ich nicht beugen. Dann denke ich, mein Knie platzt. Ich habe ein Druckgefühl. Okay. Haben Sie etwas bemerkt, das die Schmerzen verstärkt oder verlindert? Sie haben gerade erwähnt, wenn Sie lange Zeit laufen, oder verstärkt die Schmerzen sich. Ja, dann verstärken sich die Schmerzen einmal beim also bei Belastung. Zum Beispiel auch, wenn ich Treppen laufe. Ja. Wenn ich jetzt ein, zwei Etagen laufe, habe ich Probleme damit. Geht schwierig. Okay. Beim Treppenlaufen, beim langen Strecken gehen. Wenn ich aufstehen möchte alleine, dann tut es weh. Und ja, ich habe Probleme, das Kniegelenk immer zu benutzen, zu bewegen. Hatten Sie schon einmal früher diese Beschwerden, ähnliche Beschwerden? Also in den langen Jahren, die ich gelebt habe, ab und zu habe ich mal Schmerzen gehabt, aber das war ein, zwei Tage und dann war es mal weg. Aber seit halbem Jahr ist es immer wieder das Problem. Wiederkehrend. Okay. Und seit einer Woche ist es Dauerschmerz. Die Dauerschmerzen werden, wenn ich belaste, noch schlimmer. Wenn ich nicht belaste, ist trotzdem der Schmerz da, wenn ich aufstehe. Wenn ich jetzt nichts mache, Ruheschmerz habe ich nicht. Also wenn ich nichts mache, einen Tag mal zu Hause bin, dann habe ich nur Schmerzen, wenn ich laufe. Da ist kein Ruheschmerz. Aber wenn ich lange Strecke laufe, dann habe ich auch danach auch Ruheschmerz. Dann muss ich ein Medikament nehmen. Dann geht es wieder. Sie meinen, diese Schmerzen belastungsabhängig sind. Genau. Die Schmerzen sind belastungsabhängig. Ja, hatten Sie einen Unfall? Unfall hatte ich nicht gehabt, nein. Nicht, dass ich mich erinnern kann. Okay. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei 1 sehr leicht und 10 sehr stark entspricht? Sagen wir mal so, 8 habe ich. Sehr hoch. Bei Belastung. Wenn ich jetzt nichts mache an dem Tag, dann habe ich beim Sitzen keine großen Schmerzen. Nur bei Belastung, wenn ich aufstehen will, wenn ich laufe. Nur wenn ich längere Strecke laufe, dann ist es ein stetiger Schmerz, ein Dauerschmerz. Wenn ich sehr viel belaste, dann dauert es lange, bis die Ruhe kommt. Wenn Sie Ihre Beine hoch machen würdest, linderst die Schmerzen oder macht keinen Unterschied. Also wenn die Schmerzen da sind, dann muss ich einfach aufhören, weil dann setze ich mich hin, dann ist egal, ob ich mich hinsetze oder mein Bein hochlagere. Okay. Herr Hahn, haben Sie Fieber oder Schüttelfrost? Fieber oder Schüttelfrost? Nein, habe ich nicht. Oder leiden Sie unter Nachtschweiß oder kalten Schweiß? Nein. Haben Sie in der letzten Zeit Gewicht ab- oder zugenommen? Nichts Besonderes, also normal, nee. Okay. Also nicht viel. Ist bei Ihnen übel? Übelkeit habe ich nicht. Müssen Sie sich übergeben? Nein. Okay, haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Nö, wie immer, es ist immer dasselbe. Nichts Besonderes. Okay. Herr Hahn, ich würde eine Vorerkrankung vorstellen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Zuckerkrankheit oder rheumatische Erkrankungen? Rheuma habe ich nicht. Ich sag mal so, ich nehme Medikamente ein von meinem Hausarzt wegen Bluthochdruck und habe Seit wann seit wann? Seit 2 Jahren. haben Sie? Entschuldigung, seit 20 Jahren. Okay, was nehmen Sie dagegen ein? Ramipril nehme ich ein. Milligramm bis 20, ich glaube, nee, 10 Milligramm morgens und abends. Okay, haben Sie noch andere Krankungen? Medikamente, ja, also da nehme ich noch Medikamente wegen Cholesterinerhöhung. Ich habe zu viel Cholesterin im Blut. Haben Sie Fettstoffwechselstörungen? Ja, was weiß ich, also zu viel Cholesterin im Blut, sagt mein Hausarzt. Und deswegen nehme ich Okay. Medikamente ein. Und das ist, wie heißt das? Simba, irgendwas, Simba. Simvastatin. Ja, genau, 20 Wie Milligramm. viel? Da nehme ich abends eine Tablette. Nur abends. Okay. Herr Hahn, sind Sie operiert worden? Ja, in meiner Jugend wurde ich an Blinddarm operiert. Und in meiner Kindheit wurde ich an Mandeln operiert. Erinnern Sie sich, wann haben Sie operiert? Wann die OP? Ja, ich weiß, es ist ungefähr, war ich glaube, 7 Jahre alt mit den Mandeln. Und Blinddarm war, denke ich mir mal, 16 Jahre alt. Müsste ich Okay. gewesen sein, so ungefähr. Das ist ein paar Tage her, kann ich mich nicht genauso erinnern. Ja, alles klar. Ist bei Ihnen Allergien gegen etwas Ja, bekannt? damals, wo ich eine Mandeloperation hatte, da haben die mir Penicillin gegeben. Und da hatte ich allergisch reagiert, sagt man mir. Also meine Mutter sagt das auch, oh, seit der OP darfst du nicht mehr Penicillin einnehmen. Ich hätte Wie schlecht alt sind geatmet. Ich hätte, Sie? Okay. weil, also sie sagt, ich hätte schlecht geatmet. Atemproblem gehabt. Wie genau, Okay. kann ich mich nicht erinnern. Sonst andere. Sonst, an andere Medikamente habe ich keine Allergien mehr. Ist Impfstatus oder sind Sie völlig geimpft? Ja, ich habe alle Impfungen, auch Gegen Corona-Impfungen habe ich alle Krankheiten. hinter Kinder, ja, Okay. Kinder. Ich denke Gut. schon, einen Ausweis habe ich jetzt nicht, wo ich 1949 da geimpft war, weiß ich nicht, aber meine Mutter sagt, ich bin dann für alles geimpft und ich habe auch in meinem Erwachsenenalter alles impfen lassen. Okay, Herr Mann. Ist so ein paar Tage her, ne? Kinder, was weiß ich, was meine Mutter da alles gemacht hat. Ich bin 73 Jahre alt. Deswegen, manche Menschen tragen Impfpass dabei. Ja, aber mein Aber Impfpass, der ist nicht mehr so alt. Der ist neu. Der Hausarzt okay. hat alles angekreuzt. Wenn immer was ist, dann lasse ich mich impfen. Auch bei Corona habe Haben ich mich impfen also. lassen. Ich bin schon viermal geimpft. Ja, Corona. alles gut. Herr Danke. Hahn, ist bei oder ist in Ihrer Familie oder Eltern chronische Erkrankungen bekannt, wie Bluthochdruck oder ähnliche Beschwerden, Also ja, erbliche ja, Krankheiten? mein Vater hatte auch Bluthochdruckerkrankung. Und er hatte auch, der ist an Herzinfarkt verstorben damals. Mein Beileid. Ja, das war schon lange her. Also damals war er 80 Jahre alt und ist an Herzinfarkt gestorben. Der hatte Bluthochdruckerkrankung. Er war Gefäßerkrankung gehabt. 18 Jahre. 80, Entschuldigung. wo er gestorben 80 ist. Jahre. 80. 80. In Hessen sagen wir 80. Ja. 80 Jahre alt. Okay. 80, ja. Und Ihre Mutter? Meine Mutter, die ist mit 77 Jahren verstorben. Die lebt auch nicht mehr. Sie hatte, weiß nicht, ob das chronisch erkrankt, sie war übergewichtig. Sie hatte Bluthochdruckerkrankung, sie hatte Zuckererkrankung, hatte Insulin gespritzt, sie hatte irgendeine Schilddrüsenmedikament hat sie genommen, Schilddrüsenerkrankung, aber was sie genau hat, kann ich jetzt nicht sagen. Schilddrüsenmedikament. Ja, kann ich nicht sagen. Irgendwie Thyroxin oder sowas heißt das, hat sie immer bekommen. Glaube ich, Schilddrüsenhyperfunktion. Und haben Sie Geschwister? Geschwister, ja, ich habe einen Bruder. Der ist jünger als ich. Ist er gesund? Der nimmt auch Medikamente ein, aber der hat nicht wie ich und wie mein Vater hat er keine Bluthochdruckerkrankung. Ich glaube, einmal, der ist übergewichtig. Ich glaube, der nimmt auch wegen seiner Blutfette oder Cholesterinsenker nimmt er auch ein. Und der hat aber auch eine, wie nennt man, Stent in seinem Gefäß, also ein Herz. Oh, okay. Er hatte eine Katheteruntersuchung gehabt. Ja, Katheter. Ansonsten ist er gesund, der ist fitter als ich. Oh, gut, okay. Trotz dieser Vorgeschichte. Herr Hahn, rauchen Sie? Ich hatte früher mal geraucht, aber jetzt rauche ich nicht. Ich hatte etwa 30 Jahre lang geraucht und habe vor 20 Jahren aufgehört. Also von 20 bis 53. Lebensjahr habe ich geraucht und danach habe ich gesagt, jetzt höre ich damit auf und habe das auch nicht mehr, seit 20 Jahren nicht. Wie viele Zigaretten haben Sie geraucht? Das war schon eine Packung pro Jahr, pro Tag war das schon, ja. Okay. Trinken Sie Alkohol? Alkohol, ja, so abends ein Glas Wein trinke ich schon, zum Beispiel zum Essen, dann mache ich das gerne. Jeden Abend? Nee, ich würde sagen, so zwei, dreimal die Woche vielleicht. Okay. Ein Glas Wein, kann man so sagen, nicht viel, sonst trinke ich keinen Alkohol. Okay, gut. Nehmen Sie sonstige Drogen? Uff, Drogen? Wir machen Sie Witze, ich nehme doch keine Drogen ein. Ja, könnte sein. Ah, nein, ich weiß noch nicht mal, wie Drogen geschrieben wird. Okay, gut. Herr Hahn, was sind Sie von Beruf? Ich bin jetzt aktuell Pensionär. Vorher war ich Polizeibeamter. Okay. Polizeibeamter. Ja, bitte. Sehr, sehr anstrengender Beruf. Ja, das war ein bisschen anstrengend, das stimmt schon. Wenn man mit Menschen zu tun hat, ist wie bei Ihrem Beruf auch, wenn man mit Menschen zu tun hat, dann ist es mal so nicht einfach. Ja. Sind Sie verheiratet, Herr Hahn? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Söhne. Sind Sie gesund? Ich denke schon. Also ich wüsste nicht, dass Sie Medikamente einnehmen. Also die sind gesund. Ja, gut. Wohnen Sie alleine oder mit meiner Frau? Mit Ihrer Familie? Mit meiner Frau. Die Kinder sind schon verheiratet und der eine Sohn ist verheiratet, der andere lebt mit seiner Freundin zusammen, aber die sind nicht mehr zu Hause. Okay, Herr Hahn. Ich habe alle wichtigen Fragen aus meinerseits gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, was soll ich da hinzufügen? Ich bin ja hier und frage, weiß nicht. Nicht, dass ich jetzt wüsste, was man noch dazu fügen sollte. Aber meine Frage wäre, wie geht es jetzt weiter, Frau Doktor? Was machen Sie mit mir? Was habe ich für eine Erkrankung? Was denken Sie? Wie ist die Prozedere? Wie weitere Prozedere? Wie geht es jetzt weiter? Ja, ich meine, nach bisherigen Angaben gehe ich von den Knochenproblemen aus. Aber Noch ein Problem? Was meinst du mit Knochenproblemen? Meniskusprobleme. Meniskusproblem, okay. Okay. Aber jetzt kann ich nicht genau sagen, weil wir machen erstmal körperliche Untersuchung. Dann möchte ich Ihnen etwas Diagnostik und Maßnahmen durchführen. Mhm. Dann, wenn ich alle Ergebnisse bekomme, können wir nochmal darüber besprechen. Ah, okay. Dann legen Sie mal los. Okay. Sie können im Wartezimmer Platz nehmen. Ich werde wieder aufrufen. Okay. Danke, Frau Doktor. Gerne. Okay. Ich habe eine klassische Frage. Ja. Haben Sie Taubheitsgefühl, Kribbeln, Kraftlosigkeit im rechten Bein? Habe ich nicht. Strahlen die Schmerzen in andere Regionen aus? Ja, so mein Unterschenkel. Habe ich, wenn ich starke Schmerzen habe, ziehen die Schmerzen in meinen Unterschenkel. Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie eher dumpf, stechend? Ja, ziehend würde ich das beschreiben. Ziehende Schmerzen in meinen Unterschenkel. Sie haben gesagt, bei Belastung auftreten die Schmerzen, seien. Genau. Treppensteigen oder ab? Ja, hinuntersteigen ist schlimmer, aber hinaufsteigen, das Treppen tut auch weh. Aber runterlaufen ist schlimmer, muss immer vorsichtiger sein. Okay, vielen Dank. Das war's. Haben Kollegen noch andere Fragen? Ja, haben Sie an dieser Gelenk eine Überwärmung bemerkt? Ein bisschen schon, ja. Das ist ein bisschen leicht wärmer als Hautfarbenveränderung nicht. Also es ist nicht gerötet. Okay, danke schön. Aber ein bisschen wärmer als das linke Knie. Noch andere Fragen, Kollegen? Sayın Hocam, şey. Sormamız gereken başka şey var mıydı bu arada şey dinlerken eksik bıraktığımız hocam? Benim klasik tekrarlamalarda biliyorum. Ja, ich habe nicht so viel. Wenn einer sagt, ich habe nicht sehr viel Kraft, muss man vielleicht genauer fragen, sind diese Kraftverlust wegen den Schmerzen oder es ist einfach nur Kraftlosigkeit. Sie haben nicht mehr die Kraft. Weil man kann auch eine Kraftbeeinträchtigung haben, weil man Schmerzen hat. Deswegen kann ich etwas nicht machen. Aber nein, ich habe keine Schmerzen, aber ich habe keine Kraft. Dann ist eine Parese. Also neurologisch ein bisschen genauer hören. Muskelkraft. Und das andere S, PDMS. S ist die Sensibilität. Haben Sie Taubheitsgefühl? Haben Sie Empfindung? Haben Sie Kribbeln in dem in der Peripherie, also in dem Unterschenkel oder im Fuß, bei diesem Beispiel. Nein, vorher die Fragen, was gefragt wurde, wie ist der Schmerzcharakter, wo tut es genau weh, ist das Knie überwärmt oder nicht? Diese ganzen Fragen, was mit Knie zu tun hat oder mit dieser Region zu tun hat, erst fragen, dann rübergehen, wo man sagt, natürlich kann man nachher was ergänzen, aber vorher. Wenn das fertig ist, dann kann man sagen, so, dann würde ich gerne noch generelle Anamnese nehmen, wie ob Sie Vorerkrankungen haben, ob Sie familiäre Belastungen haben bei Vorerkrankungen, würde ich gerne spezielle Fragen, was ihr immer generell weiter war. Ja. Später kann man immer noch sagen, ich habe noch eine spezielle Frage vergessen. Wie war das noch mehr mit der Gehstrecke? Haben Sie eine Gehstreckenminderung? Können Sie Eklenebilis? Ja, eine spezielle Anamnese da ist, oder? Ja. Ich möchte noch was ergänzen für die spezielle Anamnese. Dann kann man was ergänzen. Olabilir yani o şeyler. Ja. Aber so ein bisschen Systematik olmuş olur. Önemli olan o. Diğerisi zaten Klasik işte sorular, cevaplar. Yani bir sistem olursa kafada daha şey canlanır diye. Guten Tag. Ja, hallo. Guten. Kollege. Guten Abend. Guten Abend. Herr Oberarzt. Ja, bitteschön. Ich habe heute einen neuen Patient aufgenommen. Hatten Sie Zeit? Natürlich, deswegen bin ich da. Schießen Sie los. Okay, der 73-jährige Patient stellte sich wegen der Schmerzen im rechten Kniegelenk mit Ausstrahlung zu Unterschenkel vor. Unterschenkel, meinst du? Schenkel? Unterschenkel. Unterschenkel vor. Ja. Hm? Und die Schmerzen haben seit 6 Monaten angenommen. Angenommen? Nee, Sie meinen, die Schmerzen haben angefangen. Seit 6 Monaten angefangen oder angefangen. Begonnen? Ja. Und sind seit 1 Woche zunehmend. Mhm. Und der Patient beschrieb die Schmerzen als sichernde Schmerzen. Was? Sichernde? Ziehend. Ziehend. Ziehend. Ja, ziehend. Mhm. Und der Patient berichtete, dass er Schwellung bemerkt hat und auch Überwärmung im betroffenen Gebiet bemerkt haben. Habe er bemerkt? Mhm. Habe. Mhm. Sie hatten keinen Unfall. Er berichtete, dass... Sie hatte keinen Unfall? Ist es ein Er oder eine Sie? Er okay, berichtete, er habe, dass er keinen Unfall habe oder dass keinen Unfall haben und die Schmerzen seien belastungsabhängig. Mhm. Der Patient habe dagegen bei Bedarf Ibuprofen angenommen, aber sei es ihnen nicht geholfen. Mhm. Seit 1 Woche. Mhm. Fragen, haben die Schmerzen sich ein bisschen gelindert durch das Medikament? Bisschen gelindert, ja, aber genau. Seit 1 Woche, die Schmerzen dauerhaft. Okay. Mhm. Okay. Mhm. Der Patient gab an, dass ihre Beine oder ihre betroffenen Beine nicht gebeugt werden. Nochmal? Dass er ihre Beine nicht gebeugt, nicht beugen konnte. Welches Gelenk geht das? Nicht das Bein? Rechte Knie. Ja, genau. Das rechte Knie könnte er nicht beugen, oder? Mhm. Hm? Nicht mehr Kniegelenk. Mhm. Mhm. Er habe Probleme bei der Beugung im rechten Kniegelenk zum Beispiel. Ja. Oder eine Bewegungseinschränkung bei der Beugung. Ja. Kann man auch sagen. Kann man so und so alles sagen. Mhm. Bei Hochlage ist bei ihm nicht geholfen. Eine Hochlagerung. Hochlagen. Helfe. Eine Hochlagerung des Beines rechten Beines helfe ihm nicht, zum Beispiel, kann man sagen. Okay. Die vegetative Anamnese sind unauffällig. Hat er eine Lähmungserscheinung? Ja, Entschuldigung. Er hat berichtet, dass er Missempfindung und Kribbeln nicht habe. Er hatte es nicht. Yani demin konuşurken yok demiştim. parantez içinde. Ach so, Entschuldigung, ich habe verpasst. Okay. Er habe keine Lähmung. Sensormotorische oder sensormotorische Ausfälle. Motorik, also keine Paresen, keine Kribbeln, kein. Okay. Die vegetative Anamnese sind unauffällig. Okay. An Vorerkrankungen sind ein Bluthochdruck bekannt seit 20 Jahren. Er nehme dagegen oder er nehme regelmäßig Ramipril 20 Milligramm, einmal morgen und einmal abend. Und Simvastatin 20 Milligramm nur abends eingenommen. An Voroperationen sind Appendektomie und Tonsillektomie bekannt. Der Patient hat Allergien gegen Penicillin. Das äußert sich Luftnot oder Dyspnoe. Mit Luftnot oder mit Dyspnoe. Mit Dyspnoe. An Vorerkrankungen sind einen Bluthochdruck sein Vater hatte Bluthochdruck und ist an Myokardinfarktus gestorben. Seine Mutter hatte auch Bluthochdruck und Adipositas. Und sie ist gestorben, aber glaube ich. Haben Sie nicht gefragt? Ja. Aber der Sohn wusste es nicht. Kein Problem. Ja, deswegen wollte ich sagen, er wähnte nicht. Wo er hatte nicht erwähnt, an was sie verstorben sei, zum Beispiel. Okay. Er habe einen Bruder, und der an Fettstoffwechselstörungen leidet. Leider. Er ist ein Pensionier von Beruf. Ja, er ist Center. Er meinen vor, Sie, er, der Bruder, weil Sie gesagt haben, der Bruder ja, der habe Patient, das und er. Weiß ich jetzt nicht, ob er der Bruder ist oder der. Der Patient ist jetzt Rentner, aber vorher habe er Polizeibeamte gearbeitet. Hat Polizeibeamte gearbeitet. Ja, arbeitet. Die Beamten sind Pensionäre, nicht Rentner. Pensionäre. Pensionäre sind Beamte. Und Arbeiter sind Rentner. Zum Beispiel. Okay? Okay. Dass man das Wort hört, Pensionär. Okay. Sie sei verheiratet und habe zwei Söhne. Sie ist oder er. Sie. Ah, Entschuldigung. Ich habe immer. Alles klar, kein Problem. Der Patient ist verheiratet und habe zwei Söhne. Und er lebe mit seiner Frau zusammen. Nach dieser Anamnese-Fragen nehme ich von Gonadrose aus. Gehe ich nochmal den Satz bilden, bitte. Nach bisherigen Anamnese-Gespräch oder nach bisherigen seinen Angaben gehe ich von Gonadrose aus. Okay, gut. Aber es könnte auch periphere arterielle venöse Krankheit sein. Venösekrankheit. Wie kommen Sie daher? Warum sagen Sie da Venösekrankheit? Was leitet Sie dahin? Weil dort eine Schwellung ist, sagen Sie. Ja. Im Knie ist geschwollen. Ist der Unterschenkel auch geschwollen? Ja. Nee, der Unterschenkel war nicht geschwollen, nur das Kniegelenk. Aber diese Beschwerden? Okay. Also passt nicht dazu. Aber was könnte man sonst denken? Ich konnte eigentlich nicht genau Differentialdiagnose finden. Deswegen nur. Ja, vorhin haben Sie eine Diagnose genannt. Ganz dem Patienten. Meniskusläsion. Ja. Meniskopathie könnte sein. Meniskopathie. Ja. Meniskusdegeneration. Genau. Es könnte auch eine Arthritis sein. Zum Beispiel ein akuter Gichtanfall. Ja, stimmt. Könnte auch sein. Zum Beispiel. Gichtarthritis sozusagen. Rechten Kniegelenk. Es könnte vielleicht, ist nicht bekannt vorher, es könnte auch rheumatische Genese sein. Man weiß es nicht. Okay. Gut. Dann so. Ja, jemand hat gesagt, eine BKC-Struktur könnte sein. Ja, kann es auch sein. Bandruptur, naja, ein bisschen Bandruptur. Ja. Ist kein Trauma bekannt. Kann natürlich sein, aber wenig. Okay, das reicht eigentlich. Gut. So, Frau Kollegin, wie gehen Sie voran? Sie haben jetzt eine Arbeitshypothese, eine Verdachtsdiagnose, das ist die Gonarthrose. Was würden Sie jetzt machen, damit Sie das bestätigen oder ausschließen? Ja, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich folgende Maßnahmen durchführen. Erstmal mache ich eine körperliche Untersuchung. Das ist gut. Ich würde nur sagen, es hört sich besser an, wenn man sagt, erstmal würde ich eine ausführliche körperliche Untersuchung durchführen. Ausführliche. Ist immer ausführliche. Besser. Ausführliche. Ja. Hört sich schöner an. Ja, stimmt. Mache ich eine ausführliche körperliche Untersuchung. Ja. Und veranlasse ich einen Röntgen beidseitig im Kniegelenk. Ja. Was würden Sie, ich habe Sie verstanden, der Satzbau ist ein bisschen falsch, aber wir gehen jetzt in die Richtung. Was würden Sie auf die Röntgenanforderung schreiben, wenn Sie es schreiben müssten? Machen Sie das Röntgen oder lassen Sie das veranlassen? Röntgen. Ja. Machen Sie die Röntgenuntersuchung oder lassen Sie das jemand anderen machen? Ja, lassen. Ja. Also was machen Sie, wenn Sie veranlassen eine Röntgenuntersuchung? Wenn Sie eine Anforderung schreiben, Sie als Notfallambulanzärztin und sagen Sie, hey Radiologe, mach mal Röntgen oder hat es eine Form? Ja, eine Form. Ja, genau. Da steht es drin, meistens im Computer, Röntgen, Kniegelenk in zwei Ebenen. Ja. Diesen Wort können Sie auswendig lernen. Ist egal, wo das ist. Zu 90% oder 95% stimmt das. Wenn Sie sagen, ich veranlasse eine Röntgenaufnahme des Kniegelenkes rechts in zwei Ebenen oder ich veranlasse Röntgen-Kniegelenk rechts in zwei Ebenen, Röntgen-Handgelenk rechts in zwei Ebenen, Röntgen-Thorax rechts in zwei Ebenen bei Rippenfrakturen, Röntgen, LWS in zwei Ebenen. Immer das Wort Röntgen, dann das Organ und in zwei Ebenen. Und vielleicht noch rechts, links. So kann man sagen, auswendig lernen, immer dieses Modus. Und dann kann man sagen, dann kann man den Satz ein bisschen auch ändern. Röntgen, ich veranlasse nach der ausführlichen körperlichen Untersuchung veranlasse ich eine Röntgenaufnahme des rechten Kniegelenks in zwei Ebenen zum Beispiel. So, Punkt. Okay, jetzt wiederholen Sie bitte. Ich veranlasse Röntgen Aufnahme in rechte Kniegelenk zwar in zwei Ebenen. Ebenen, genau. Ebenen. Richtig. Mhm. Gut. So. Auch gegebenenfalls. Was würden Sie, bleiben wir erstmal bei Röntgenaufnahme. Okay. Was würden Sie dort erwarten, wenn Sie eine Arthrose sehen? Ja, ich erwarte die Degeneration oder genau, des Gelenkes. Schädigung, ja, des Kiefergelenks. Genau. Wie äußert sich das? Also was würden Sie zum Beispiel, was ist ein Zeichen einer Degeneration? Die Verengung des Abstands des Gelenks und auch... Genau. Man sagt auch Verschmälerung, schmal werden. Schmal. Verschmälerung des Gelenkes, genau. Gelenkspaltes, richtig. Gelenkspaltes. Was ist noch ein Zeichen? Auch könnte es Osteophyte sehen. Genau, osteophytäre Anbauten. Anbau. Ja. Anbauten. Kann man erkennen? Genau. Und vielleicht noch eine, dass Sie noch eine hören. Also, dass ich noch eine höre oder Sie noch. Was kann man, gibt es noch? Und Schädigung. Ja, Knorpel ist Knorpel, subchondrale Zystenbildung zum Beispiel. Kann man ja manchmal sehen. Oder eine subchondrale Sklerosierung, Verdichtung. Das reicht. Eigentlich schon, die zwei reichen schon. Was Sie gesagt haben, das ist okay. So, sagen wir mal, im Röntgen haben wir das jetzt nicht festgestellt. Ja. Was würden Sie dann veranlassen? Dann würde ich MRT durchführen. Lassen, genau. MRT. Durchführen lassen. Genau, MRT des rechten Kniegelenkes durchführen lassen. Genau. MRT rechten Kniegelenks. Genau, richtig. Okay, und falls Sie eine fortgeschrittene Arthrose festgestellt haben, mit Gelenkspaltaufhebung, also Verschmälerung, wenn es nicht mehr gibt, nennt man auch Gelenkspaltaufhebung. Kalmamasse, gerne. Aufhebung. Falls Sie sowas sehen und eine Destruktion des Kniegelenks, würden Sie trotzdem ein MRT machen wollen? Eigentlich ja, würde ich machen. Warum? Weil ich würde Bande oder Meniskus sehen, weil MRT mit dieser Untersuchung kann ich auch weicher Gewicht beurteilen. Nicht Gewicht, sondern Weichteile. Weichteile beurteilen. Genau. Theoretisch ja, haben Sie recht. Aber wenn jemand keinen Gelenkspalt mehr hat, dann ist bestimmt Chondropathie da, dann ist bestimmt Meniskusdegeneration da, weil das eine fortgeschrittene Arthrose ist, da ist alles kaputt. Man muss nicht MRT machen. Man kann, ergänzend kann man schon machen. Man würde wahrscheinlich sehen, dass da Ödem in den Knochen ist und so weiter. Aber man kann vielleicht andere Sachen ausschließen, was man nicht im Röntgen sieht. Zum Beispiel einige Tumore, die man vielleicht im Röntgen nicht sieht, kann man auch machen. Ich persönlich würde nicht gleich direkt ein MRT machen. Ich würde therapieren, wenn es nicht besser wird oder bevor ich eine Operation machen würde, eine Prothese zum Beispiel, weil es voll kann man, damit man eine Plansicherheit hat, ein MRT machen. Das ist meine persönliche Meinung. Würde ich nicht gleich ein MRT machen. Kann man machen, schadet nicht. MRT ist ja nicht schädlich, kostet nur Geld. Ja. Okay, dann gehen wir davon aus, dieser Mann hat eine leichtgradige Arthrose. Mhm. Wie würde die Diagnose heißen? Gonadarthrose. Ja, also ich will was noch ein Wort dazu hören. Das stimmt, das ist richtig. Dass ich es mal gehört habe. Ja, sagt dann eine aktivierte Gonarthrose. Die ist aktiv, entzündlich geworden. Manche Leute haben eine Gonarthrose und die haben keinen Schmerz. Gonarthrose beschreibt nur Degeneration. Aber wenn er mit rot, mit warmen Knie kommt, mit einem Erguss kommt, Kniegelenkserguss kommt und er hat Schmerzen, dann ist es eine entzündlich gewordene Gonarthrose. Man sagt dann im Deutschen, es ist eine aktivierte Gonarthrose. Aktivierte Gonarthrose. Ja, aktivierte Coxarthrose, aktivierte Gonarthrose. Weil, aber viele Kollegen, Orthopäden oder Unfallchirurgen, schreiben nur Gonarthrose, Diagnose Gonarthrose rechts. Aber wenn man genauer nimmt, ist es eine, weil es ja entzündlich geworden ist und dick und arbeitet, das Knie, und tut, also ist es entzündlich geworden, also ist es eine aktivierte Gonarthrose. Mm. Die ist ja aktuell aktiv. Der Patient akute Beschwerden. Genau, das hat, genau, dass er akute Beschwerden hat mit der Arthrose, heißt das, aktiviert. Okay. So, der Mensch hat jetzt eine leichtgradige Gonarthrose, aber der ist aktiv. Was würden Sie Therapie empfehlen? Erstmal würde ich Schmerzmittel geben. Zum Beispiel? Zum Beispiel unser Hauptmedikament, unser orthopädischer Standardmedikament. Genau. Was ist das? Ein NSAR. Antirheumatisch, ja, oder nicht? Genau. Steroide. Muss nicht Ibuprofen sein oder Ibuprofen, Voltaren, Arcoxia, Celebrex und so weiter. Mhm. Also NSAR würde ich geben, genau. Das ist wichtiger für die Therapie, damit die Entzündung weniger wird. Wenn es nicht ausreicht, was kann man da ergänzen? Zum Beispiel, man kann, welches Medikament kann man noch zusätzlich geben? Der Patient, sagen wir mal, nimmt Ibuprofen sowieso. Mhm. Erstens soll er das regelmäßig einnehmen. Viele nehmen das nicht regelmäßig ein. Zum Beispiel Ibuprofen dreimal am Tag für 3 bis 5 Tage. Aber es reicht nicht. Hat starke noch Schmerzen. Was kann man sonst machen? Ich bin mir nicht sicher, aber Opioid oder? Ja, kann man machen. Das ist die nächste, übernächste Stufe. Man würde Novalgin geben zum Beispiel noch dazu. Novalgin. Genau. Novalgin geben. Wenn das nicht reicht, dann Opioide oder in die Richtung. Tramaltilidin, das ist eine Vorstufe. Aber wenn das nicht reicht, noch zusätzlich Morphin oder andere Opioide geben. So, das ist die eine Möglichkeit. Der Patient sagt ja, mein Kniegelenk ist stark geschwollen. Was kann man sonst machen zum Beispiel? Dass die Schwellung weniger schnell weggeht? Ja, Arthrosynthese. Arthrosynthese, meinen Sie? Was ist das? Arthrose? Arthrosynthese, oder? Synthese, was heißt das? Weiß ich nicht. Was meinen Sie? Wenn ein Druck, Flüssigkeit, genau. Flüssig abnehmen, aber. Genau. Flüssig Punktion. Punktion. Genau. Kniepunktion. Kniepunktion. Man würde eine Kniepunktion durchführen und den Erguss rausnehmen. Wenn man eine Punktion macht, kann man was auch machen, wenn man eh die Nadel reinsticht. Man könnte das andere entzündungshemmende Medikamentgruppe geben. Wenn es eine NSAR gibt, dann gibt es auch ein SAR oder weiß nicht, wie das heißt. Cortison kann man zum Beispiel reingeben. Mhm. Also nicht Cortison haben Sie Antirheumatik, aber man kann auch Cortison geben zum Beispiel. Muss man nicht, kann man geben. Man muss den Patienten aber aufklären über die Risiken. Okay. Das wäre okay, das wäre eine Möglichkeit. Bei dem Patienten, der eine leichtgradige Arthrose hat, würde ich trotzdem einen MRT machen, wie Sie es gesagt haben, weil er eine leichtgradige Arthrose hat. Weil es kann ein Meniskusproblem sein. Man kann ja vielleicht mit Arthroskopien oder also mit irgendwelchen operativen Maßnahmen helfen vielleicht. Okay. Also, jetzt gehe ich zurück. Eigentlich muss man immer überlegen, okay, als Therapie gibt es immer 2 Wege. Eine Seite konservative Therapie, die andere Seite operative Therapie. Mhm. Bei einer leichtgradigen Arthrose würde ich erst konservative Maßnahmen versuchen, wie Medikamentgabe, Physiotherapie, Kylotherapie, also Kühlung, ist auch eine Maßnahme, Schonung, dass er nicht zu viel laufen soll, das Nötige. Und wenn diese Maßnahmen nicht, eventuell Punktion des Kniegelenkes, und wenn diese Maßnahmen nicht helfen, kann man ein MRT machen, um zu entscheiden, ob man eine operative Therapie empfehlen kann, zum Beispiel. Mhm. Ja. Vorhin hat einer eine Diagnose gesagt, eine eitrige Arthritis, denke ich eher nicht, weil der kein Fieber hatte, zum Beispiel. Ja, stimmt. Das war auch kein Fieber und keine Rötung, sondern nur leichte Wärme. Bei einer eitrigen Entzündung kriegt man meistens, nicht immer, aber meistens Fieber und meistens haben wir auch nur Rötung des Kniegelenkes, äußerlich. Aber bei alten Menschen kann manchmal anders sein. Stimmt schon. Kann. Okay. Also, was ich sagen wollte bei der Therapieempfehlung, ist immer konservativ und operativ, sozusagen. Auch bei Fraktur. Mhm. Wenn einer eine Handgelenksfraktur hat, kann man sagen, man kann konservativ und operativ therapieren. Ist die Fraktur disloziert, würde ich eine operative Vorgehen empfehlen. Wenn es nicht disloziert ist, würde ich eine konservative Maßnahme mit Schienen und später mit einer Gipsversorgung, Rückstellung empfehlen. Mhm. Wir Ärzte empfehlen. Das ist gut. Der Patient muss nur aufgeklärt sein, ob diese Dislokation, wenn er sagt, es ist disloziert, aber ich will mich nicht operieren, naja, der wird nicht sterben, das ist kein Myokardinfarkt, wo man operieren muss oder irgendwas eingreifen muss. Da muss man sagen, ja, der Bruch kann nicht heilen, dann haben sie wahrscheinlich später Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und so weiter. Deswegen erzähle ich immer, wir empfehlen immer. Wenn eine Fraktur ist, wir können nur anraten. Meine Empfehlung ist dringend, dass dringend eine dringende Empfehlung wäre bei der Situation, dass wir operieren. Ich will nur, dass ihr hört, dass wir sagen, empfehlen, konservativ, operativ. Meistens immer versuchen mit konservativ, wenn nicht, genau, Gewichtsabnahme, ja, der Herr ist 86 Kilo. Aber der Patient ist normal, ich denke. Der Patient ist nicht übergewichtig, oder? Ja, 86, nicht sehr übergewichtig, das stimmt schon, aber man kann erwähnen, es würde gut sein, wenn er versuchen kann, Gewicht abzunehmen, was schwierig ist im hohen Alter. Also ich in meinem Alter kann nicht so leicht abnehmen, weil man nicht will, weil man lieber isst. Okay. Haben Sie noch Fragen? Ja, alles klar für mich.